2010. Kein Mensch ist illegal. Beim Training des FC Saint-Papier erscheint die Polizei und nimmt zwei nigerianische Spieler fest, die angeblich illegal in Österreich sind. Unter dem Motto »Kein Mensch ist illegal« versammeln sich 250 Menschen und blockieren den Bus mit den Festgenommenen, um ihre Abschiebung zu verhindern.